Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 621. Kaufen nicht möglich. Tja, am 1. Juni hat ja Google angekündigt, werden die rigoros vorgehen gegen Play Store oder gegen Verstoße gegen die Play Store Bestimmungen. Ja, und das heißt, dass viele Apps davon betroffen sind, die eben Content verkaufen, aber offenbar Google da nicht beteiligen wollen dran. Die Bestimmungen sind eigentlich eindeutig. Das heißt, wenn eine Firma eine App anbietet, in der man was kaufen kann, zum Beispiel ein digitales Produkt wie einen Film oder ein Spiel, oder auch ein E-Book, ja, dann muss von diesem Verkauf, je nach Größe des Unternehmens, entweder 15 oder 30% abgeführt werden. Das ist auch bei Apple so der Fall. Ja. Und damit finanziert natürlich Firmen ihre Play Stores beziehungsweise eben die App Stores und den ganzen Kram, was da hinten dran hängt. Ja, das sind die Einnahmequellen sozusagen. Nun sieht es wohl so aus, als ob Amazon, ja, also ich kenne jetzt nur das von Amazon, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Anbietern ist soweit, aber Amazon hat offenbar da wohl nicht alles so abgeführt, wie das Google verlangt. Und wie auch immer, also man geht davon aus, als Konsequenz dadurch ist nämlich etwas passiert am 1. Juni. Ich habe nicht schlecht gestaunt. Ich wollte auf meinem Google TV Sony-Fernseher einen Film kaufen. Dann gucke ich, da gibt es keinen Kaufen-Button mehr. Stattdessen ein Hinweis-Button, wie kann ich diesen Film erwerben? Okay, draufgeklickt und dann kriegt man mitgeteilt, dass man zum Erwerb dieses Films auf die Webseite muss, in einen Browser. Dort kaufen mit seinem Amazon-Account, dann kann man es sich angucken. Jo, da war ich erstmal überrascht. Dachte, das ist irgendein Fehler von meinem Account oder irgendwas. Was ist passiert? Haben die was gesperrt? Um Himmels Willen, was habe ich nur getan? Ja, erstmal den Fehler also bei mir oder dem Account gesucht. Und bis ich dann mal auf den Trichter gekommen bin, Mensch, da, ich forsche mal nach. Und siehe da, es ist wirklich so, man kann keine Sachen mehr kaufen. Auch nicht auf dem Smartphone. In der App Prime Video kann man nichts mehr kaufen. Seitdem man hat noch eine alte Version davon. Und der Hintergrund ist offenbar der, offiziell ist da noch nichts bekannt geworden. Hintergrund ist anscheinend der, dass eben die Produkte nicht mehr über diese App verkauft werden, damit eben Amazon keine 30% abziehen muss. Und man spekuliert offenbar darauf, dass die Leute in den Browser gehen und es dort kaufen. Das werde ich natürlich nicht tun. Hallo, wo leben wir denn? Ich guck da abends, ne, gucke ich durch, okay, was kann man gucken? Ah ja, was gibt's Neues? So, oh ja, den Film, den könnten wir uns mal ausleihen oder den könnten wir mal kaufen, ne? So, dann gehe ich nicht von der Couch, stehe ich nicht auf und gehe an den Computer und lock mich da ein und kaufe den Film, schalte den Computer wieder aus, gehe wieder rüber an TV und guck dann gemütlich. Nein. Also es ist ja verrückt, sowas. Mich würde allerdings interessieren, wer ist jetzt der Schuldige? Ich habe keinen Zugriff zum Apple Store. Deswegen weiß ich nicht, ob der Kauf von der App Prime Video für iOS, ob da der Kauf noch möglich ist oder nicht. Wenn ja, die wollen ja auch 30% haben. Wenn das der Fall wäre, dann würde Google speziell die Entschuldigung, nicht Google, sondern Amazon würde speziell die Android-Nutzer bestrafen. Im Prinzip, ja, wäre Amazon dann bereit, für die iOS-User die 30% abzuführen, aber für die Android-User nicht. Das würde natürlich dazu führen, dass ich sofort alle Käufe einstellen würde, was digitale Inhalte betrifft. Ja, nur noch die kostenlosen Prime-Video, Filme und Inhalte sehen würde und nichts mehr kaufen. Und wenn ich einen Film kaufen oder leihen möchte, würde ich auf den Google Play Store gehen, wo man ja auch Filme leihen und kaufen kann. Weil ich das vom TV aus noch ganz normal machen kann. Ohne, und auch natürlich von der App, ohne irgendwie hier mich irgendwo einzuloggen im Browser am Computer. Ja. Das ist sehr seltsam. Ich habe auch die Amazon-App auf dem Smartphone probiert, weil das wäre ja noch so ein Mittelweg gewesen. Ich meine, ich kann ja auch andere Produkte über die Amazon-App kaufen. Warum also sollte ich keine digitalen Inhalte kaufen können? Aber tatsächlich, auch da über die Amazon-Shop-App kann man keine Videos, E-Books oder ähnliches kaufen. Man muss in den Browser gehen, auf einem Computer und dort kaufen. Natürlich, okay, könnte man, gehe ich einfach mal davon aus, dass man sich auch einloggen könnte auf dem Browser, in der Desktop-Version, auf dem Smartphone, gehe ich einfach mal davon aus. Möglichkeiten gibt es da, aber also was ist denn da los? So was gibt es ja gar nicht. Und da frage ich mich natürlich, wer ist der Schuldige? Gut, dass Google das haben möchte, ist klar. Da bin ich jetzt auch nicht entrüstet, weil so sind eben die Geschäftsbedingungen. Wenn eine Firma das vorher nicht gemacht hat, dann haben die nur darauf spekuliert, dass Google ihre eigenen Bestimmungen nicht durchsetzen würde. Ja. Also das heißt, oh, wir haben genug Marktmacht, das traut sich Google nicht. Also machen wir das, obwohl es illegal ist, ja, laut den Store-Bestimmungen, machen wir es trotzdem nicht, ja, und fertig. Und jetzt kriegen sie Muffensausen, weil Google gesagt hat, ab 1. Juni Schluss damit, ja. Null Toleranz mehr gegen die Leecher. Okay. Amazon ist ein großes Unternehmen, die haben genug Kohle, die verdienen genug Kohle und für mich ist es auch konsequent, wenn die das nicht abführen wollen, die 30%, ja, dann sollen sie hier nichts mehr verkaufen im Play Store, sorry. Also das ist da, ich meine, ich find's nicht besonders schön, dass das so weit gekommen ist, ja. Aber eins ist klar, Google ist das Geschäft. Und das Geschäft bestimmt, was verkauft wird und wie es verkauft wird. Und nicht der Anbieter von dem Produkt. Das war noch nie so und das ist auch hoffentlich nie so. Sonst können nämlich die Firmen, die Geschäfte nicht mehr die eigenen Preise machen. Und dann gibt es nur eine Konsequenz. Die Geschäfte machen dicht. Ja? Weil der Hersteller arbeitet nicht im Interesse von den Geschäften. Die müssen ihre eigenen Interessen vertreten können. Und das ist auch ganz normal. So, deswegen gibt es auch keine, jedenfalls im normalen Verkauf, keine Preisbindungen. Das ist illegal. Man kann also nicht hingehen und kann als Hersteller sagen, dieses Geschäft muss das Produkt für 9,99 € verkaufen. So geht es nicht. Das Geschäft kann, es gibt nur unverbindliche Preisempfehlungen und das Geschäft kann das verlangen, was es will. So. Das Problem mit diesen Apps ist, dass eben hier ja Google keinen Zugriff hat auf diese Apps. Das heißt, die können nicht die Preise selbst machen. Amazon muss die Preise machen. Und Google sagt aber, okay, aber alles, was verkauft wird, 30%. Für wie viel ihr das verkauft, das ist eure Sache. Da mischen wir uns nicht ein. Das ist eure App, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber 30% davon gehört uns. Jetzt kann natürlich Amazon hingehen und kann sagen, okay, dann machen wir die Preise alle 30% teurer. Und dann haben wir wieder unsere Gewinnmarge. Fertig. Ja. Das können die ja machen. Und dann kommt der Kunde natürlich und entscheidet, mache ich es oder mache ich es nicht. Auch das ist dann wieder Sache vom Kunden. Ehrlich gesagt, die 30%, ja, wäre für manche Sachen vielleicht etwas problematisch. Ja, also wenn so ein Film jetzt gekauft 16,99 kostet und da wird 30% teurer werden, dann ja, würde ich durchaus vielleicht eher zurückschrecken. Aber ja, 16,99 ist schon teuer genug. Ja, also normalerweise kaufe ich mir keine Titel, wo 16,99 kosten. Auch das ist ja eine Überlegung. Ja, sondern so meine Grenze ist für eine HD oder 4K-Version ist 9,99. Ja, so. Okay, wenn jetzt da 30% drauf kämen, sind wir mal nicht so böse, ja, und würde ich sagen, okay, machen wir trotzdem, ja. Dafür muss ich nicht mein Hintern aus dem Sofa bewegen, und an den Browser gehen, nur weil die Firma sich nicht an die Bestimmungen hält von Google Play Store. Und ja, also das ist nicht okay. Ja. So. Aber wo ich richtig sauer werden würde, wäre, wenn Amazon bei Apple im iOS Store in dieser App die normalen Preise hätte, würde da an Apple 30% abführen und würden dasselbe für Android-User nicht machen, dann gäbe es nur eine Konsequenz. Ich würde mir keine Filme und keine Serien mehr, und das sind schon eine ganze Menge, bei Amazon Prime Video kaufen, sondern ich würde die ausschließlich bei Google Play Movies kaufen. So, weil die behandeln mich dann nicht wie die zweite Klasse. Ja, und ich gucke da aus Konsumentensicht. Mir ist es ehrlich gesagt schnurzpiep egal, was Amazon an Kohle verdient oder was Google an Kohle verdient. Ja, es interessiert mich nicht. Als Endverbraucher interessiert mich nur Komfort, Verfügbarkeit und Preis. So, alles andere irrelevant für mich. Und so sollte es auch sein. Wenn Amazon sagt, die Kunden sind für uns auch irrelevant, ja, dann ist es okay, dann können die ja so einen Scheiß machen. Ja, also ich finde es ziemlich heftig. Ich würde gerne, ehrlich gesagt, ich würde jetzt gerne Google die Schuld in die Schuhe schieben, aber ich kann keinen Punkt entdecken, wo Google etwas falsch gemacht hat. Wenn Google die 30% haben will, dann ist es denen ihr gutes Recht, es ist denen ihr Store. Ganz im Gegenteil, wenn Google irgendwann einmal dieses Recht entzogen bekäme, ja, würde ich den Store einstellen. Würde ich als Firma würde ich das nicht mehr machen. Ja, ich meine, das ist ja keine Wohlfahrtsorganisation. Ja, die wollen damit Kohle verdienen. Das ist doch klar. Und umsonst gibt's nichts. Also würde der Store eingestellt werden, ist doch klar. Ja, logisch. Die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei. Also ich verstehe manchmal auch nicht, wie man sich da entrüsten kann, wenn eine Firma Geld verdienen will. Wie gesagt, Amazon, ja klar, auch die haben natürlich da Interesse daran, dass sie eben jetzt nicht auf diese 30% verzichten wollen, aber das müssen sie dann auf ihre Preise draufschlagen und dann eben gucken, wie der Konsument reagiert. Also ich weiß genau, wie ich dazu reagiere, wenn man für den Kauf eines Videos in den Browser gehen muss. Also Back to the 90s gibt es bei mir nicht, ja. Das sehe ich nicht, das sehe ich nicht, dass ich das jemals tun werde. Ja, verrückt sowas. Irre. Und wie gesagt, und wenn das bei Apple im App Store anders da wäre, dann wäre ja von Amazon aus die Android-User sowieso zweite Klasse und das geht schon mal gar nicht. Ne? Es gibt keine digitalen Käufe mehr, also auch keine E-Books mehr, keine Musiktitel mehr, keine Filme, keine Serien mehr. Und wie gesagt, Amazon ist nicht der Einzige, der davon betroffen ist, sondern alle, die vorher eben geleached haben, also das heißt illegal diese Sachen verkauft haben, ohne die entsprechenden Gebühren abzuführen. Illegal sage ich hier in dem Fall eben hinsichtlich den Store-Bedingungen. Ja, und ich bin mir sicher, dass vielleicht da auch noch versucht wird, über den Gesetzgeber zu tun, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hoffe ich, dass der Gesetzgeber das dass der sich dann eher auf die Seite von Google stellt, weil das ist eben das Geschäft, dort wird eben diese Sachen verkauft und die Geschäfte können da freie Wahl treffen, was dort angeboten wird erstmal und zu welchem Preis, beziehungsweise zu welchen Konditionen, ja. Und wer den Einzelhandelsvergleich unbedingt haben will, ja, es gibt auch Store-in-Store-Konzepte, wo ein Anbieter Provisionen zahlen muss, damit der dort überhaupt einen Bereich haben darf, wo er diese Sachen verkaufen kann. Da zahlen Firmen auch dafür tatsächlich, so ist es nun mal. Ja. Und ich weiß noch, wo sich mal hier welche drüber aufgeregt haben, dass Buchhandlungen hier Bücher nur prominent platzieren, wenn irgendwelche Verlage da was springen lassen wollen. Ja, also ja, dann war das ein großes Ding. Klar, kann man sagen, ja, ist unfair, unfair. Ja, man kann aber auch sagen, okay, ich meine, das könnte sich ja auch rentieren. Ne? Und die Firmen wollen ja auch, die Geschäfte wollen ja auch was verdienen. So ist es nun mal. Also ich sehe das ein bisschen anders. Momentan ist es allerdings ein total kundenunfreundliches Chaos, was hier abläuft. Und ich hoffe, dass Amazon bald sich hier zusammenreißt und die Käufe in dem App Store ermöglicht wieder, im Play Store meine ich. Aber ich hoffe nicht, dass Google nachgibt und Amazon irgendwie da eine Ausnahme gewährt. Denn das wäre genauso schlecht und schäbig von Google wiederum, wenn die nicht alle gleich behandeln würden. Ja, so sieht's aus. Gut, kundenunfreundliches Chaos. Was fällt mir da auch noch bei ein? Die Fairmail-Entwicklung. Ja, ist vielleicht ein bisschen gemein, weil eigentlich ist Fairmail ja, Fair-E-Mail heißt es eigentlich, Fair-E-Mail, ist eigentlich das beste E-Mail-Programm, das es hier gibt auf Android. Sicher vor allem, ja, also wer Sicherheit Wert legt, der nutzt Fair-E-Mail, weil das die besten Funktionen hat, um eben zum Beispiel Tracking, Pixel und so weiter in euren Mails zu blockieren und so weiter. Gut. Ja, aber da hat Google die Schuld, ganz klar. Denn Google hat ja da Schwierigkeiten gemacht mit dem Update wegen bestimmten Funktionen, die eben fehlen, beziehungsweise die eben möglich sind in dieser App. Und deswegen wurde ein Update nicht mehr genehmigt. Der Entwickler hatte daraufhin, und der hat eine kurze Zündschnur offenbar, das war nicht das erste Mal der Fall, dass er keinen Bock mehr hatte, hat dann alle seine Apps aus dem Play Store herausgenommen sozusagen und damit war eigentlich das Ende von Fair-E-Mail besiegelt. Ja. Und er hat auch angekündigt, dass auch außerhalb von dem Play Store keine Weiterentwicklung mehr geben wird, weil das natürlich sich dann auch irgendwo nicht mehr lohnt. Ja. Und da hat er einfach keine Lust mehr gehabt. Gut, erstmal kann man das verstehen, ja, also bis zu dem Zeitpunkt war eigentlich soweit okay, Google ist der Schuldige und der Entwickler hat recht, würde auch nichts einfach so machen, wenn ich nahezu schon rausgeegelt würde von Google, ja, dann hat man natürlich keine Lust mehr. Aber dann kam die Rückkehr. Und auf einmal geht es eben doch. Hier hat Google sich offenbar dann in Verbindung gesetzt mit dem. Na, ich kann mir schon vorstellen, dass es öffentlicher Druck gibt. Und hat gesagt, ja, so und so, das geht also, kann man machen. Und jetzt ist die App wieder im Play Store. Also alles gut, erstmal könnte man denken. Die Fair-E-Mail-Entwicklung geht weiter. Es gibt wieder Updates im Play Store und überall sonst auch. Bei GitHub beispielsweise oder bei F-Droid. Alles wunderbar. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, aber es hinterlässt einen ganz, ganz, ganz bitteren Geschmack. Denn jetzt stellt sich langsam die Frage, wie zuverlässig der Entwickler denn überhaupt ist. Ehrlich gesagt, es ist für mich ist so ein E-Mail-Client wie Fair-E-Mail eines der wichtigsten Apps oder eine der wichtigsten Apps auf dem Smartphone. Das Ding muss funktionieren, da muss ich mich drauf verlassen können, ohne Angst zu haben, dass der Entwickler jederzeit keinen Bock mehr hat, ja, und dann auf einmal die Entwicklung einstellt. Ja, zumal, wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, wo hier gedroht wird, ja, und Andeutung gemacht wird, dass er da keine Lust mehr hat. Das wurde schon im Forum von ihm selbst auch schon gesagt, da hatte ich auch schon das mitbekommen, aber da ist man halt davon ausgegangen, okay, das sind Drohungen. Aber vielleicht hat der Entwickler wirklich keine Lust mehr. Insgeheim. Ja, ich meine, wenn das immer so wankelmütig ist, ich kenne das auch bei manchen Sachen, ja, dabei, ich hatte nur noch einen anderen Netcast, der Pokémon Go Cantina, das war ja so mit Videos und so weiter, ne? Und da habe ich auch gemerkt, das war auch so, ne, also, ja, da habe ich mir immer Zeit gelassen, ja, und nicht so regelmäßig wie hier im Rives Wochensicht und Uncast. Und dann habe ich mal gesagt, ich habe keine Lust. Und dann, jetzt mach doch jetzt wieder ein Video. Und dann habe ich wieder keine Lust gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht mir das, jetzt stelle ich das ein. Ja, aber habe es dann aber auch gelassen. Ne? So, aber jetzt einfach, na, ich mach's mal wieder. Und jetzt habe ich doch wieder keine Lust mehr. Ja, und dann wird noch gedroht, so von wegen, ja, das rentiert sich halt nicht. Und, ne. Also, ehrlich gesagt, ich finde den Entwickler cool. Ja, der hat hier eine ganz, ganz tolle App. Aber sein Verhalten, muss ich sagen, nach außen hin erweckt halt kein Vertrauen. Und ich habe bei so einem, wenn das jetzt irgendein Game wäre, ein Spiel oder sowas, ja, dann hätte ich gesagt, okay, was soll das? Ist ja nicht so schlimm. Ne? Dann spiele ich das halt so lange, wie das unterstützt wird und fertig. Ja. Aber ein E-Mail-Programm, das braucht regelmäßige Sicherheitsupdates. Und da muss ich mich drauf verlassen können, weil ein E-Mail-Programm ist für mich zumindest ein wichtiges Programm, mit dem arbeite ich täglich Stunden. Ja. Da muss alles klappen. Ich muss mich auch umgewöhnen. Wenn ich zum Beispiel auf eine andere App gehen würde, müsste ich mich umgewöhnen. Das ist ein Prozess, der über Wochen dauert. Denn ich verschicke sehr viele, auch kurze E-Mails, schnell. Ja. Ich habe meine Abläufe bei den E-Mails, meine Vorlagen und. Ja. Geschweige denn von den E-Mail-Accounts, die eingetragen sind, Multi-Accounts, verschiedene Profile und. Also es ist nichts, was man so aus Spaß eben macht, sondern das ist eine App, die muss funktionieren, die ist hochproduktiv bei mir und da habe ich keine Spanne, wo ich sagen kann, naja, da kann ich rumexperimentieren. Da geht gar nichts mit experimentieren. Auch noch nicht für 5 Minuten experimentieren. Ja. Das muss alles klappen. Und deswegen hat es natürlich einen sehr, sehr faden Beigeschmack, was jetzt gerade abläuft mit Fair E-Mail. Und ehrlich gesagt, Thunderbird, ja, wird so ist es angekündigt, umgesetzt jetzt in eine Android-Version und da werde ich mir mal angucken. Ich hoffe, dass da auch umfangreiche Sicherheitsfunktionen drin sind. Besser als beim Desktop muss es allerdings schon sein. Und dann werde ich das auf jeden Fall, schätze ich mal, wechseln. Ja, weil ich da mehr Zukunftssicherheit sehe oder zumindest nicht so viel Wankelmut. Ja, ich weiß, die entsprechenden Organisationen da hinten dran, die haben es auch nicht einfach und es gibt keine Garantie drauf, dass es die App morgen noch gibt. Ja, aber so ist es nun mal, dass man zumindest vom Entwicklerteam her nicht nur ein einzelner Entwickler hat, der vielleicht auf einmal keinen Bock mehr hat und deswegen die Entwicklung von diesem E-Mail-Programm eingestellt wird, sondern da ist dann eine ganze Gruppe von Leuten damit beschäftigt. Und wenn da dann mal einer keine Lust hat, dann kann der ersetzt werden und das Projekt läuft weiter. So ist es. Also das ist schon sehr, sehr bedenklich und das ist, finde ich, auch sehr, sehr schade, weil, wie gesagt, was Besseres als Fair-E-Mail gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Ich komme von K9-Mail und Fair-E-Mail ist geradezu eine Offenbarung. Ja. Aber noch sicherer als K9-Mail. Viel sicherer. Ja. Also so müssen wir halt jetzt uns da durchschmuggeln und also ich sag's ganz ehrlich, wenn das jetzt nochmal passiert, wenn dann nochmal rumgedroht wird, so von wegen, ja, ich habe da keine Lust mehr oder wenn das und das nicht passiert, dann stelle ich die Mail ein, das Mailprogramm ein, dann bin ich weg von Fair E-Mail, dann werde ich erstmal wieder auf Gmail schwenken, denn Gmail ist auch ziemlich sicher von der Funktion her, das muss man ganz klar sagen. Was viele nicht wissen, da werden sogar Images gepuffert, so dass es eine Rückverfolgung in dem Sinne so nicht einfach möglich ist. Und von daher ist das dann schon deutlich besser. Nun gut, also, dann machen wir mal weiter mit den Themen, die ich auch noch diese Woche recherchiert habe für euch. Es gibt das Morena One EOS-Smartphone, ein Derivat von Android ohne Google-Dienste. Ja. Denn ne, allen Unkenrufen zum Trotz haben wir ja gehabt bei Huawei, als alle dann gesagt haben, ne, ja, aber ohne Google-Dienste, ja, da kannst du so eine Pfeife rauchen, ne? Ja, es gibt aber auch noch die Fraktion, die bewusst keine Google-Dienste haben will. Und da gibt es einige OSs auf dem Markt und eins davon ist eben EOS, ein Fork von Lineage OS. Und die haben jetzt zusammen mit einem Anbieter eben ein Smartphone auf den Markt gebracht, das 350 Euro kostet. Wenn ihr es jetzt haben wollt, braucht ihr gar nicht zu gucken, es ist ausverkauft. Tja, so ist das. Und die technischen Daten sind halt, naja, das Übliche. Und mit dem Üblichen meine ich halt irgendwie, ich kann das nicht nachvollziehen. Warum sind die Leute, die so etwas machen, wie zum Beispiel so ein alternatives OS, immer darauf bedacht, scheinbar möglichst schlechte Hardware zu nutzen? Also warum das? Was ist da die Intention dahinter? Ja, das ist auch immer so dieses Minimalistische, das hat schon vielen Projekten das Genick gebrochen, noch bevor das gestartet ist. Und wenn ich so etwas sehe hier, dann ist es auch, naja, was soll ich sagen? DOA, Dead on Arrival. Also kommt 4 GB RAM, ein 4 Jahre alter Helio P60 Prozessor von MediaTek. Aber das macht's nicht besser, weil das Ding ist komplett veraltet. Ja, also das ist verrückt. Ein IPS-Display, 6,5 Zoll, immer ein groß genug. 2242 Pixel, das ist okay. 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Naja, Tech-Fans tut man damit nicht begeistern, aber ist okay. Triple-Kamera, 48, 8 und 5 Megapixel. Also die übliche Ding, da auch nichts Neues. 128 GB Speicher, MicroSD-Karte erweiterbar und der Akku hat 4500 mAh. Das Ding könnte mit dem alternativen OS ganz gut sein, aber natürlich mit diesen technischen Daten, was soll man damit anfangen? Was soll man damit anfangen? Da hängt man sich ab von der technologischen Entwicklung, um ein neues, ein anderes OS zu bekommen. Ja? Warum muss ein Gerät ohne Google-Dienste, warum muss das offenbar schlechter sein als eines mit Google-Diensten? Das könnte doch zumindest so im Mittelfeld angesiedelt sein. Ja? Keine Ahnung, aber das ist natürlich schade, dass das so passiert. Der Preis von 350 Euro ist dann ehrlich gesagt für diese Leistungsdaten auch nicht gut. Also wenn ich gucke mir mal gerade hier die Website von Ukitel an. Ja, Ukitel. Ich glaube, da war nämlich jetzt was ganz Neues, oder was heißt Neues? Eigentlich nichts Neues, aber das dürfte sogar noch schneller sein als dieses Gerät mit Android 12 drauf, mit 6 Zoll HD Display, natürlich für mich zu klein, aber immerhin 6300 mAh Akku, hält also wesentlich länger durch, und hat, Moment mal, jetzt muss ich mal gucken hier, dass ich jetzt was Falsches sage hier, hier steht leider kein Prozessor mit dabei. Das ist ein ganz neues Gerät. Deswegen, ich gucke nochmal, ob ich da was habe. 20 Megapixel Dual-Kamera ist hier drin. Irgendwo müsste es doch vielleicht stehen. Hey, gibt es auch ein Eco-Grün als Farbe? Cool. Anti-Scratch-Glas. Naja, auf jeden Fall. Schlechter kann der Prozessor eigentlich nicht sein. Hier ist IP68 und IP69K, UMIL Standard 810, das ist nämlich ein Rugged Smartphone. Dieses WP20 von Ugitel. Kann von minus 40 Grad bis plus 70 Grad standhalten. Auch nicht schlecht. Android 12 haben wir gesagt. Ah ja, hier ist es. Der MediaTek Helio A22. 4 GB RAM ist drin. Ja, gut, mit 32 GB Storage natürlich noch weniger, aber mit der SD-Karte genauso erweiterbar. Ja, was kostet das Teil? Ich meine, als Extrem jetzt. Moment, da steht der Preis. Ist zu bestellen ab sofort. $89,99. Okay. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist 350, nee, also da gibt es auch noch andere. Da gibt es zum Beispiel das Ugitel WP16 für 249 Euro. Das hat noch richtig viel Speicher drin. Ja, und das hat sogar 8 GB RAM. Also 8 GB RAM, eine 10.600 mAh Akku, Batterie ist da drin. Ne? Und ein Helio P60 Prozessor, der ist sogar relativ neu, Wahnsinn. Ja. Und ja, das kostet 249 und das andere kostet 350. Also da seht ihr, es ist nicht okay vom Preis, ganz einfach. Naja, egal, kann ich jetzt länger drauf rumreiten, aber ne, schade eigentlich. Schade, warum sind alternative Betriebssysteme, warum werden alternative Geräte immer dadurch kaputt gemacht, dass sie so schlecht sind, dass man die vor 4 Jahren vielleicht noch akzeptiert hätte. Also unglaublich. Google und seine Messaging-Dinger. Ich möchte da diesmal nicht ganz so lang drauf rumreiten, weil das mache ich ja schon öfters, ja. Aber es ist schon wieder was passiert. Ich habe einen Artikel mal verlinkt von Heise. Den müsst ihr unbedingt durchlesen, wenn ihr euch mal so richtig amüsieren wollt. Also nur so viel. Google Meet, ja, wird zum Google Duo überführt und dann zu Meet? Wie jetzt? Moment. Nein. Hä? ja, also es ist jetzt tatsächlich so, dass das Google Meet, das wird jetzt eingestellt, die Funktionen gehen ins Google Duo über. Ja? Google Duo ist eins der bekanntesten Produkte und ehrlich gesagt auch eins der besten, was eben Videotelefonie betrifft. Ja. Da hat also mal ausnahmsweise alles geklappt. Jetzt wird diese App auch anscheinend gekillt, obwohl sie so gut ist. Ich weiß nicht, weil nämlich, nachdem die Funktionen jetzt übertragen werden zu Google Duo, wird dann, so ist es geplant, später in Google Meet umbenannt werden. Also, Google Meet wird integriert in Google Duo und dann später in Google Meet umbenannt. Warum? Warum? Also, wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht weiter drauf herumreiten, sonst bin ich heute zu müde für fürs jetzt hier eine weitere Tirade loszulassen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was hat Google nur für ein Problem mit seinen Messaging-Diensten? Das ist doch Realsatire, aber auch schon wieder langweilig, weil das ist schon so lang passiert es jetzt schon. Also als User von Line kann ich darüber nur lachen. Nur lachen. Ja, was es in der Zeit, in der ich Line nutze, schon alles für ein Mist gab bei den Messaging-Apps von Google, während Line läuft und läuft und läuft und super geniale Videotelefonie, Audiotelefonie, Messaging-Dienste, wunderbar Sticker, also alles zusammen, alles klappt, alles läuft wunderbar, aber ne, das ist halt japanisch, ne, das funktioniert, ne. Ich meine, vielleicht sollte Google mal ihre Headquarters nach Japan verlegen und die Firmenleitung in japanische Hand abgeben. Vielleicht würden die dann mal eine neue Prämisse bekommen, ja, von wegen, ihr macht jetzt Sachen und das muss funktionieren und dann veröffentlicht ihr die Sachen und die bleiben so lange, bis es einen Grund gibt, warum man das ändern soll, ja, und nicht schon nach 5 Minuten aufgeben, wenn man sieht, oh Gott, das schlägt ja gar nicht so ein, wie man es gedacht hat, wie, jetzt ist die App schon ein Jahr auf dem Markt und sie haben noch nicht mehr User als WhatsApp. Na, da müssen wir unbedingt was machen. Die müssen wir zusammenlegen mit irgendeiner anderen App, die auch erfolglos war. Und dann machen wir die zusammen und machen da entweder einen neuen Namen oder auch einen alten Namen von irgendeiner erfolglosen App. Ja, und dann hauen wir das raus und dann gucken wir mal. Dann muss es ja klappen. Ich weiß nicht, irgendwie, also die müssen doch irgendwo... Leben die doch nicht mehr in der Realität? Was machen die mit dem Messaging-Programm? Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und RCS, das war schon, als Google es angekündigt hat, nach schon 10 Jahre alt, vergisst es doch endlich, diesen Dreck. Ach, du liebes Bisschen. Nein, nein, nein. Also lest euch mal den Artikel durch, dann könnt ihr mal den Werdegang von den Messaging-Apps auch tatsächlich angucken und da seht ihr mal, was für ein verrücktes Zeug das überhaupt war, was für ein verrückter Weg das war. Hm? Und wie jede hoffnungsvolle App dann zunichte gemacht wurde, ich weiß es nicht, also... die beste App war noch G-Talk. Ja. Die zweitbeste App war Allo. Ja, hätte Google da mehr gepusht und das auch längere Zeit garantiert und alle anderen Messaging-Dienste ersetzt mit Allo, statt 2-3 Gleises zu fahren, dann wäre das heute die Standard-Messaging-App für mich definitiv. Ja. Aber so ist das ja wohl ein Witz. Und bevor ich jemals noch eine Google Messaging App nutzen werde, nee, kann man es momentan gar nicht vorstellen. Weil da ist die Chance zu groß, dass nach ein paar Monaten das Ding eingestellt wird, umbenannt wird oder sonst irgendwas. Und das kann man ja nicht machen, weil ich muss ja sowieso schon immer die Leute dazu überreden. Ja, ja, nimm doch die Messaging-App und so, ja, und soll ich dann jede 2 Monate hier kommen und die Leute nochmal neu überreden, oder was? Irgendwann sagen die, nö. Schreib mir ein SMS. Oh mein Gott. So, Honor 70 Pro und 70 Pro Plus sind draußen. Ganz kurz, es gibt auch ein 70, ein Honor 70 ohne Pro und ohne Pro Plus. Das basiert auf einem Midrange Snapdragon Prozessor. Also interessant. Das Honor 70 Pro, das kommt mit einem Dimensity 9000. Nein, halt, Entschuldigung, das Pro Plus kommt mit einem Dimensity 9000. Und das Pro mit einem Dimensity 8000, wenn ich das, genau, ein 8000er. Also das sind die Prozessorunterschiede, die es da gibt. Und von den Daten her, ich lese mal erst das Pro Plus vor. Moment, Moment, Moment. Wo haben wir es denn hier? Die Preise stehen auch da. Ich traue mich gar nicht zu gucken, was das dann kostet. Also das Pro Plus, da sind 9000er Chipsatz und 12 GB RAM, 256 GB Storage, 5G ist ja klar, logisch, 6,78 Zoll OLED-Screen, also schön groß, das gefällt mir ausgezeichnet. Wobei auch wirklich darauf geachtet wird, also das ganze Smartphone ist ein Display sozusagen, ja, Wahnsinn. 120 Hertz, Refresh Rate und Moment, Moment, HDR Vivid Format, also das Fehlfarbenformat würde ich sofort abschalten. Ja, kann man dann auf sRGB schalten, so wie es gehört. Und hat auch einen Sony IMX800er Kameraprozessor mit 54 Megapixel Auflösung. Also die Kamera ist hier vom Feinsten, muss man sagen. Das wird wieder sehr weit oben in den bei DxOMark landen, da bin ich mir ziemlich sicher. 100 Watt Fast Charging, 4500 Milliampere Akku. So. Preise. Honor 70 Pro Plus mit 12 GB RAM kostet, und jetzt ist es so, dass es in China herausgekommen ist, mit direkter Umrechnung in Euro. Und da wäre das mit 640 Euro ziemlich gut. Da hat mich Honor überrascht. Wir müssen zwar noch abwarten, wie denn die echten Preise sind in Europa. Denn die können sich dramatisch ändern. Wie gesagt, die chinesischen Preise umrechnen ist eine Sache, ne? Aber die reellen Preise bei uns dann wieder eine andere Sache. Es könnte durchaus sein, dass das Teil bei uns mal 799 kostet Euro, ne? Oder mehr sogar. Aber trotzdem, 799 wäre immer noch okay für das Gerät, ja? 699 wäre natürlich traumhaft. Da könnte es ein richtiger Knaller werden, ne? Das Honor 70 Pro mit dem Dimensity 8000. Das hat erstaunlicherweise auch eine Version mit 512 GB Storage. Also bei diesem Modell, obwohl es kein Pro Plus Label hat, sondern nur ein Pro Modell, ja, Pro Label, ist das hier als Basis 256 GB und eben als Version mit 512 GB Storage eindeutig auf Speicher Platz ausgelegt, um Inhalte darauf zu speichern. Es gibt hier eine Version mit 8 GB und auch eine Version mit 12 GB RAM. Ja? Und auch, wie gesagt, die Version 12 GB und 512 GB RAM jetzt muss ich mal gucken, was ist denn das für ein Preis? 4.400. Also das ist dann bei ungefähr 630, ich glaube 630 Euro wären das dann umgerechnet. Ja. Das ist ja gar nicht mal so schlecht für das Gerät, 12 GB RAM, 512 GB Storage. Also ehrlich gesagt, das wäre, glaube ich, das erste Mal, wo ich mir dann nicht die höchste Version holen würde, sondern diese mittlere Version. Der Dimensity 8000er Chip ist extrem schnell, hat super gute Werte bei den Benchmarks bekommen, also mehr als ausreichend, aber 12 GB und 512 GB Storage, da könnte ich nicht nein sagen, da würde ich mir tatsächlich das Modell holen. Wie gesagt, ist jetzt erst in China rausgekommen. Warten wir ab, wann es kommt und zu welchem Preis es kommt in Europa. Ja, ich glaube, die Frage jetzt, ob, braucht man bei dem Honor nicht mehr zu stellen. Kurze Info noch, ne? Honor ist ja nicht mehr, gehört nicht mehr zu Huawei, von daher dürften da eigentlich keine Steine mehr im Weg liegen und das Gerät wird sicherlich bei uns dann rauskommen, nur eben zu welchem Preis, das ist die Frage. So, OnePlus Nord 2, ja, hat ein Stable Update bekommen von Android 12. Es ist draußen, Leute. Ja. Es wird verteilt. Offenbar ist Indien, glaube ich, das erste Land, das hier drankommt mit dem Update. Aber ich habe auch schon von Usern aus den USA gehört, dass die das bekommen haben. Mal schauen, wie das jetzt hier in Europa kommt. Ja, also ich hab heute noch nichts bekommen. Ich kann noch mal gucken hier. Mal schauen, Software-Update. Ja, überprüfen. Ja, hat ja eigentlich noch nie was gebracht, auf Updates überprüfen. Das ist ja, irgendwie, ich glaube, das ist so eine Blindfunktion. Ne? Da ist nie was draus. Okay. Nee, ist natürlich noch nicht da. Aber es ist auch so, ich bin da noch sehr, sehr skeptisch. Denn dieses Update ist natürlich für die normalen Nord 2 Geräte. Und es gab schon mal eine Beta-Version. Ja. Wenn man das auf der Pac-Man Edition vom Nord 2, die ich hier habe, installiert hat, war das ganze Branding, die Firmware, es war eben die normale vom Standard und es war alles weg. Man hatte nur noch von der Software her ein normales Nord 2 5G und da wäre ich ziemlich sauer, wenn das passieren würde. Also das würde ich zurückschicken. Da würde ich reklamieren und ist mir egal, ich würde alle Hebel in Bewegung setzen, weil das wäre die mega Verarsche. Ich habe hier die Pac-Man Edition gekauft und ich will die Pac-Man Edition auch weiter haben. Ne? Ganz klar. Das hat immerhin auch Geld gekostet. Jetzt ist natürlich die bange Frage, wenn das Update ankommt. Macht es die Pac-Man Edition kaputt oder nicht? Das heißt, ich muss warten. Ich muss jetzt nicht nur warten, bis das Update bei mir überhaupt ankommt oder bis es in Europa ankommt, sondern ich muss auch noch warten, bis jemand mit der Pac-Man Edition das installiert hat, der auch mir glaubhaft und sicher und ernsthaft bestätigen kann, dass es da auch dann ganz speziell die Version gibt für die Pac-Man Edition, weil das Update muss stimmen, ja, und da muss natürlich auch das entsprechende Branding vorhanden sein. Ja, weil ich würde lieber auf Android 11 bleiben mit dem Pac-Man Edition Branding, ja, als hier Android 12 als normales Nord 2. Ja, also, nee, geht nicht. Ihr seht, es ist wirklich schwierig und ich habe ja schon gesagt, dass das Original Nord, also das 1er, hat das Update schon bekommen und jetzt das neue Gerät hat es später bekommen. Ich habe ja schon hier massive Bedenken geäußert, was soll das? Und ich bin da nicht sehr positiv gestimmt über die Update-Zukunft bei OnePlus-Geräten momentan. Da hat die Übernahme von Oppo wohl nicht so gut getan. Ich hoffe, dass mein Gefühl mich da täuscht, weil ich habe es gekauft mit einem Versprechen von OnePlus, 3 Jahre Updates. Und mittlerweile bin ich froh, wenn es 1,5 Jahre noch schaffen würde, also die Hälfte, weil so wie sich das anfühlt, wird es nicht mehr lang dauern, bis die das Gerät vergessen haben. Ja. Vor allem die Pac-Man Edition. Ja. Ich weiß nicht, wie viel von denen verkauft wurden. Das ist eine Limited Edition. Und ich weiß nicht, wie viel Manpower die bereitstellen können für ein limitiertes Gerät. Eine spezielle Firmware bei jeder Version zu erstellen. Ja. Also da muss ich wirklich sagen, wow. Ich habe Angst. Oh Mann. Die Pixel Watch hat eine Naja, jetzt haben wir mal eine Aussage bekommen, up to a day charging oder Nutzungszeit. Ist das krass oder wie? Ja, ihr habt es jetzt richtig gehört. Nein, das war keine Woche. Nee, nee, es war ein oder kein Monat, sondern es war wirklich ein Tag. Also, gut, ich weiß ja, die Wear OS Watches, die brauchen natürlich schon einiges an Saft, an Power. Das dürfte klar sein. So 2, 3 Tage ist dort ungefähr. Okay. Ja, ein Tag ist schon ein bisschen wenig, selbst für Wear OS. Ne? Für mich ist es so absurd, also meine Honor Smartwatch hier, die hält 2 Wochen durch, aber locker, ganz locker. Und ich benutze die wirklich sehr häufig. Ja, und habe die dauernd an hier und gucke Nachrichten, also die Benachrichtigungen, wenn die welche reinkommen. Es vibriert hier permanent. Es ist nicht so, dass der Vibrationsmotor nichts zu tun hätte, entsprechend vom Strom her, aber die hält mal locker 2 Wochen durch. Ne? Normalerweise mache ich zwar immer, ne, zu bestimmten Zeiten durch die Nachladen, aber ich vergesse es manchmal und dann, ja. Ups, hab ich jetzt verpasst. Naja, da warte ich bis zum nächsten Mittwoch nur, dann klappt's. Ich glaube, das Höchste war mal 2,5 Wochen. Oder es war sogar 3 Wochen, ne? Sogar fast 3 Wochen, genau. Fast 3 Wochen. Seht ihr mal. Und ich meine, das ist für mich jetzt so absurd, wenn ich mir vorstelle, ich hätte so eine Pixel-Watch und müsste jeden. Also, und das noch hier so. Ja, ein Tag hält die durch. Wahnsinn, ja. All day long heißt es. All day long. Als ob das sowas total Geniales wäre. Wahnsinn. Jetzt kann man den ganzen Tag, kann man die Uhr nutzen. Die muss man erst abends wieder laden. Wahnsinn, oder? Okay. Da stelle ich mir eine Frage. Hat das Teil einen Sleep Monitor drin? Wenn ja, ist das das Unnötigste, was man sich vorstellen kann? Weil, wann sollen die Uhr geladen werden dann? Wenn man schläft. Logisch. Also das ist, ne, das muss einem erstmal bewusst werden, wie verrückt das ist, wenn man also den Tag über durchkommt, muss die dann nachts laden. Das heißt, Sleep Tracking kann man es vergessen. Und ich meine, das ist für mich eine wichtige Funktion, beispielsweise mit der Honor, um zu sehen, wie lang habe ich geschlafen, wie gut habe ich geschlafen, ja, wie wäre die Pulsfrequenz beim Schlafen, ja. Atmungsqualität ist wichtig und so weiter und so weiter. Und dann kann man dann auch, das hilft wirklich, dann kann man dann auch zum Beispiel sagen, okay, ich lege mich mal anders hin und siehe da, man schläft wesentlich besser. Ja, von den Werten her. Und okay, der erste Tag war es dann ungemütlich, aber ne, dann gewöhnt man sich dran, ganz cool. Ja, aber egal, wie auch immer. Wisst ihr, das sind solche Sachen. Also ich meine, eine Uhr, eine Smartwatch, wo einen Tag hält. Warum? Warum? Warum wird sowas überhaupt verkauft? Das ist doch Elektroschrott. Elektroschrott. Egal. Gut, okay. Also für die Leute, die dann sagen wollen, ja, guck mal, ich habe die neueste Pixel Watch. Ja. Was willst du mit deiner Apple Watch da? Hä? Guck mal, meine ist viel neuer. Ja. Naja, okay. Gut. Sony glaubt daran, dass Smartphone-Kameras das Bedürfnis von Spiegelreflexkameras oder sogenannten, sind ja heute keine Spiegelreflex mehr im Prinzip, sondern DSLRs, ja, total auflösen wird. Dass man die also nicht mehr braucht und stattdessen die Smartphone-Kamera nimmt. Also, ich weiß nicht genau. Wie soll ich das sagen? Also zunächst mal der Bedarf, ja, von solchen Spiegelreflexkameras oder DSLRs ist ja bereits schon gekillt worden, ja, also aufgelöst worden durch die Digitalkameras, durch die Kompaktkameras. Ja. Also, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also am besten mal so. Stellt euch mal vor, ihr seid Otto Normalverbraucher. Ja, ich weiß, niemand ist Otto Normalverbraucher. Jeder ist speziell. Gut, trotzdem. So, stellt euch mal vor, ihr seid ein ganz normaler Verbraucher. So, dann wollt ihr ein paar schöne Bilder machen. Ja. Sommer, Sonne, Urlaub, Strand. Ja. Oder Waldtouren und so weiter, ja. So, ihr habt kein Magazin, ja, und ihr habt auch keine Website, auf der ihr eure gemachten Fotos verkauft, ja, oder versucht zu verkaufen. Und das heißt, ihr wollt einfach nur für euch ein paar Fotos haben, damit man sich erinnert dran, so, ne? Und es ist noch 1900 90. Okay. Und was habt ihr dann gemacht? Genau, ihr habt euch keine Spiegelreflexkamera geholt, ja, die ein paar tausend Mark damals noch, ne, Mark gekostet hat, sondern habt euch eine schöne, gute, von vielen bekannten Firmen, auch von Sony, angebotenen digital nicht, sondern Kompaktkameras geholt. Digital war da noch nicht ganz so in. Also normale Kompaktkameras mit Film. Ja, schöner, schöner Film. Ja, 100 bis 400 ISO. Wunderbar. So, klappt alles toll. Urlaub gefahren, kleine Kamera rausgeholt, geknipst, fertig. Kamera wieder in die Hosentasche gesteckt. Alles wunderbar. So sieht's aus. Die Spiegelreflexkameras, ja, waren dann für die Profi-Fotografen, ne, oder die sich ganz wichtig machen wollten halt, ne, oder eben die auch die Journalisten, die das unbedingt brauchen, ne, oder auch, ja, es gab genug professionelle Anwendungen für eine Spiegelreflexkamera und die wurden auch nicht weg gemacht dadurch, dass es eine digitale, Entschuldigung, das ist eine Kompaktkamera gab mit Film. So. Fast forward 2005, sage ich mal. 2005. Ja. Digitale Kompaktkameras waren King. Und wieder war das so, man hat angefangen mit digitalen Spiegelreflexkameras, wobei da haben die Leute natürlich, also die Profis auf einmal auch angefangen, auf den Boden zu stampfen, ne, und zu sagen, nee, nee, nee, nee. Digitale Spiegelreflexkameras sind Schrott, okay, ja, nur analoge Fotografie ist wahre Fotografie und so weiter, das kennen wir ja, genau, so wie mit den E-Books, ne, was nicht stinkt und Pommesfinger dran pappen an den Seiten ist kein Buch, so, gut, aber die lassen wir mal außen vor. Die interessieren sich sowieso nicht für, ob etwas besser ist oder schlechter ist, sondern das geht dann nur um die Art, ne, um das Prinzip oder um die Nostalgie. Ich weiß es nicht. So, aber die anderen, die eben gute Bilder machen wollten, haben sich ein digitales Spiegelreflex geholt und natürlich war dann wieder genau das gleiche Problem. Der Bedarf für eine Spiegelreflexkamera wurde dann aufgelöst, als die digitalen Kompaktkameras eben den Siegeszug antraten. Und wieder war es so, was nimmt man mit in den Wald, in den Urlaub, wenn man schnell ein paar Bilder machen möchte, um sich zu erinnern? Genau, man schleppt kein Riesenpaket mit mit einer Spiegelreflexkamera mit und drei Objektiven oder was weiß ich, ja, sondern man nimmt sich eine kleine Kompaktkamera, steckt die wieder in die Hosentasche und ja, man hat sie einfach da und knipst und wunderbar, alles war spitze. So. Nochmal ein bisschen vor, ja, und dann kamen die Smartphone-Kameras, ne? Am Anfang zuerst natürlich, oh, die Smartphone-Kameras, die können gar nichts, ja, und das war auch wirklich so, die Bilder waren grauslich schlecht. Die billigste digitale Kompaktkamera war besser als die Smartphone-Kamera. Und übrigens bis zum heutigen Zeitpunkt kann man drüber streiten, ob eine digitale Kompaktkamera, beispielsweise von Samsung, für 250 Euro nicht doch um einiges besser ist als das teuerste und beste Smartphone, nämlich ganz klar, wenn man 18-fach Zoom dran hat, ja, an einer Kompaktkamera, da kann man das Smartphone einfach nicht damit vergleichen. Aber beim Smartphone gab es eine andere Entwicklung, die eben dazu geführt hat, dass es eben der digitalen Kompaktkamera den Rang abgelaufen hat. Ja, und zwar war das digitale Bildbearbeitung, die automatische digitale Bildbearbeitung, auch AI oder KI, ne, ja, genannt, in den Smartphones. Da konnte man auf einmal Bilder machen, man halt das Ding einfach irgendwo hin, drückt auf den Auslöser und ein Bild kommt raus, was man vorher Wahnsinn Einstellungen machen musste, irre die Beleuchtung berücksichtigen musste und selbst dann ist es noch nicht perfekt und daheim müsste man das noch in ein Grafikprogramm wie GIMP oder Photoshop reinladen und dort dann noch Farben verbessern, Kontraste verbessern, ja, und so weiter und so weiter. Das alles macht man heute automatisch mit einem Klick. Und das heißt, es ist eine riesige Erleichterung. Und das war dann das Schicksal von den digitalen Kompaktkameras im Prinzip besiegelt. Ja. Auch da gibt es Leute, die sagen natürlich, oh, aber die Digitalkameras sind immer noch die besten und bla bla. Ja, okay, aber trotzdem, ja. Normalverbraucher, die eben ein Bild machen wollen, um sich zu erinnern, wie. Das, was man vorher mit der digitalen Kompaktkamera gemacht hat, gegenüber den Spiegelreflexkameras, macht man heute mit der Smartphone-Kamera. So endet der Durchsage. Was Sony hier jetzt sagt, ist, die glauben, dass die Smartphone-Kamera die Spiegelreflexkamera ablöst. Nein. Die Spiegelreflexkamera wurde bereits schon seit Ewigkeiten abgelöst durch die digitale Kompaktkamera. Und jetzt wurde die digitale Kompaktkamera, da ist Sony ein bisschen hinten dran, aber natürlich, die verkaufen ja auch digitale Kompaktkameras, das wollen die natürlich nicht sehen, dass die Zeit schon auch schon vorbei ist für digitale Kompaktkameras. Die wurden schon abgelöst durch die Smartphone-Kameras. So. Also die Kette ist da ein bisschen anders, als Sony das sieht. Aber wenn Sony tatsächlich meint, dass professionelle Fotografen auf die Spiegelreflex verzichten und eine Handykamera stattdessen nutzen, dann kann ich sagen, dann hat Sony genau dieselben Fehler gemacht, die schon andere vorher gedacht haben, nämlich die digitalen Kompaktkamerahersteller. Ja, die haben nämlich auch gedacht, sie können die Spiegelreflex komplett ablösen. Nein, nur für den Normalbenutzer ist es interessant. Die Profis, die das auch beruflich haben müssen, ja, oder eben, sagen wir mal, spezielle Anforderungen haben an die Fotografie, die werden auch weiterhin die DSLRs benutzen, ja, aus dem ganz einfachen Grund, weil es dort Objektive gibt. Objektive. Denn bei aller technologischen Entwicklung bei den Smartphones bleibt immer noch ein großes Problem. Zoom, wie ich ja schon eben gesagt habe, mit den digitalen Kompaktkameras ist das so ein Zwischending, ja, Zoom und die Eingriffsmöglichkeiten der normalen Fotografie. Dass natürlich eine KI drüber laufen kann und alles so gut macht, dass es wirklich ganz toll aussieht, ist eine Sache. Nur, wenn der Fotograf bestimmen möchte, wie etwas aussehen soll, also quasi als Kunstwerk oder als eben eine Anforderung zu erfüllen, ja, wenn man eben ein bestimmtes Motiv haben möchte und zwar so haben möchte, und dann macht man sich auf die Suche und sucht nach dem Motiv, dann braucht man das richtige Objektiv dazu, dann braucht man die richtige Belichtung dazu, dann braucht man die richtige Einstellung dazu. Das muss man alles machen. Das macht natürlich ein Otto-Normalverbraucher nicht. Der will auf den Auslöser drücken und funktioniert es. Aber so funktioniert es eben nicht bei den digitalen Spiegelreflexkameras. Da ist es wirklich eine Art Kunst, ein Bild zu machen. Ja. Und das wird nicht durch die Smartphone-Kamera abgelöst werden können, es sei denn, man würde es schaffen, eine Kamera, also ein Smartphone zu kreieren, bei dem man hinten ein Gewinde dran machen kann, beziehungsweise eben so eine Vorrichtung. Ja, jetzt sind es ja keine Gewinden mehr, sondern irgendwie andere Arretierungen, ja, um eben verschiedene Objektive dran zu machen. Ja, das ist natürlich absurd, wenn man sich das vorstellt, ja, weil es gibt Zoom-Objektive, die sind etwas größer, ja, also die sind richtig lang, ja, die kann man auch so nicht einfach so frei schweben lassen, sondern die muss man halten, ne? Schon wird das Ganze abkrachen. Also, das ist eben der Riesenvorteil von so einer Spiegelreflexkamera. Ich meine, das ist kein Witz, ihr könnt da Dinger dran machen, die sind so groß wie ein Teleskop. Und das hat einen guten Grund. Ja, wenn ihr von einer riesen Entfernung aus ein Bild aufnehmen möchtet und das extrem nah ranzoomen wollt, und dann braucht ihr auch viel, viel Lichteinfall, ja, um da auch viel rauszuholen. Und das sind dann eben diese Linsen von den Smartphones super schnell an den Grenzen angekommen, weil die eben so winzige Öffnungen haben. Ich sag immer, guckt euch mal an, es hat einen Grund, warum Linsen an zum Beispiel digitalen Spiegelreflexkameras so extrem groß sind. Das hat einen Grund. Je größer das Objektiv, desto größer ist der Lichteinfall, desto weniger Probleme hat der Sensor damit, das Licht zu erkennen. Das heißt, er kann grober das Licht erkennen oder, sagen wir mal, lichtempfindlich sein. Ja. Damit ist aber auch weniger anfällig gegen Störung, gegen Bildstörung. Und das ist das Geheimnis, warum das Bild von einer digitalen Spiegelreflexkamera mit so einem Monsterobjektiv faszinierend detailreich, klar und scharf ist und so richtig perfekt aussieht. Ja? Und obwohl ihr dann, ne, vielleicht mit 20 Megapixel fotografiert, das Bild dann besser aussieht als das Bild, ja, vom Smartphone mit 100 Megapixeln, wo man dann nur noch Bilder rauschend sieht, ja, alles nur verwaschen ist und Artefakte drin sind, weil die Kameras schon am Limit arbeiten von der Helligkeit, wenn die Sonne gerade mal untergegangen ist. Ne? Und das sind eben diese Geschichten. Und es wird sich eben nicht ändern. Und ich weiß nicht, was Sony da jetzt gerade wieder für eine Geschichte abzieht, das so zu behaupten. Ja, das ist einfach, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das musste mal jetzt erwähnt werden, weil das ist wieder mal so ein Schreckgespenst, was immer wieder vorkommt. Und wenn man so will, ja, die Spiegelreflexkameras wurden schon längst abgelöst durch die digitalen Kompaktkameras, ganz einfach. Wenn man das so will als Hauptkamera, ja. Aber als Profikamera wird die nie abgelöst werden, auch nicht durch ein Smartphone oder durch sonst irgendetwas, wo keine großen Objektive dran sind, wo kein vollkommen freier Eingriff in die Einstellungen möglich ist. Und das ist einfach so anders nicht zu machen. Die Physik hat ihre Grenzen. Ja? So sieht's aus. Und die kann man nicht durch Wunschdenken oder so abschaffen, ja? Weil Naturgesetze sind keine Gesetze, die man brechen kann. Ja? Das ist ziemlich frustrierend, ne? Für die Leute, die sich hier nie abfinden wollen mit irgendwelchen Gesetzen, die immer sagen, so, ja, mir egal, da mache ich erst recht, wenn das verboten wird. So, ja? Ne? Geht nicht. Ja? Naturgesetze kann man nicht brechen. Das geht einfach nicht. Ja, ziemlich frustrierend. Ne? Ja? Kann da im Boden stampfen, es funktioniert trotzdem nicht. So. Und ein Naturgesetz ist zum Beispiel, dass wenn der Daumen, ja, so groß ist, wie so ein Viertel vom Display, ne? Dann ist es auch ein Naturgesetz, dass man dann irgendwann, ne, Schwierigkeiten hat, den richtigen feinen Punkt zu treffen, wenn man einen bestimmten Pixel anklicken will. Ja? Es wird schwierig dann werden, ja. Und deswegen gibt es Stylus. Ja, also so kleine Eingabestifte, die sind mehr oder minder gut. Da meine ich jetzt nicht die mit diesem großen Knüppel vorne dran, die wo auf jedem Smartphone-Display im Prinzip funktionieren, sondern ich meine die, die jetzt also tatsächlich hier so einen Button haben und auch elektronisch funktionieren, ja, und ganz fein vorne sind mit einer Spitze, wie zum Beispiel die von dem Galaxy Note, ja, aber auch mittlerweile von einigen anderen Anbietern. Nur die alle haben, die ganzen Geräte haben eins gemein, die sind teuer. Ja, die sind sehr teuer, weil das meistens eben für so eine, ja, sag ich mal in Anführungszeichen, Business Class, ne, ist. Und ne, muss ja teuer sein dann. Man würde ja kein Geschäftsmann ein billiges Gerät kaufen. Ne? Man muss ja schon was vorweisen. Ne? Ja. Genauso wie der Chef immer einen Porsche fahren muss, ne? Auch wenn das total, egal, lassen wir das, kommen wir wieder in andere Gefilde. Okay, aber eine Firma sagt, ne, Moment mal, das könnte eine Nische sein für uns, weil wir glauben, es gibt Leute, die würden gerne Stylus benutzen, aber trotzdem keine 700 Euro fürs Gerät raushauen oder 800, 900 Euro, ja, sondern vielleicht nur $258. So ist es. TCL bringt ein Modell auf den Markt, das nennt sich, passend natürlich, Stylus 5G. Ja, und das hat eben so einen richtigen Stylus, wie man das aus dem Samsung Galaxy eben in der Serie gewohnt ist, nur einige Modelle. Und damit kann man dann eben tatsächlich ziemlich genau auf dem Bildschirm Sachen antippen, malen beispielsweise, ja, und auch Arbeiten ausführen, die eben Präzision bedarf, ja, und nicht nur grobes Drücken mit dem Daumen oder mit dem Finger auf das Display. Ja. Auch zum Beispiel Schreiben, ja, Notizen, handschriftliche Notizen machen auf dem Display, auch das ist möglich, auch sogenannte E-Signatures, ja, ein Ding, was man oftmals gerne vergisst, denn man kriegt heute schon oft Formulare zugeschickt, elektronisch, und da wird dann gebeten, was soll unterschreiben, so was muss man dann machen? Man druckt die sich aus, unterschreibt da, ja, scannt die wieder ein und tut die dann verschicken. Das ist natürlich super umständlich. Da geht es einfacher, man öffnet dies, zum Beispiel so ein Dokument, macht die Unterschrift mit dem Stift auf dem Display und schickt es dann wieder los. Es ist eure echte Unterschrift, das ist absolut einwandfrei. Ja. Also von daher, ein Stylus hat schon seine, seine Daseinsberechtigung, und für einige Sachen ist es wirklich sehr, sehr interessant. Und deswegen TCL gar nicht mal so schlecht die Idee, dass sie das so machen. Ob das Gerät bei uns auf den Markt kommt, ist noch nicht ganz klar. Das ist auf jeden Fall erstmal angekündigt für die USA. Das Gerät hat ein MediaTek Dimensity 700 5G Chip, ja, der ist okay. Die 4 GB RAM und 128 GB Storage ist natürlich ziemlich schlecht, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn man mit MicroSD-Karten-Slot 2 TB erweitern kann. Ja. Also es ist kein Gerät, das man allround benutzen kann, aber mit 6,81 Zoll Display ist es natürlich genau für die Anwendung mit einem Stylus perfekt geeignet. Das heißt, groß genug, um zum Beispiel drauf zu schreiben oder ähnliches. Ja, spielen könnt ihr da mit diesen kläglichen Leistungsdaten natürlich vergessen. Ja, aber ansonsten ist es vielleicht für eben solche Sachen wie Zeichen, Malen, handschriftliche Notizen und so weiter eine super gute Geschichte, die eben auch nur $258 kostet. Jo, jetzt gucke ich mal noch weiter. Was haben wir denn da noch? Ja, Moment mal. Das Ugitel WP19, das habe ich glaube ich auch schon. Nein, das WP19 habe ich noch nicht angesprochen, war vorhin das WP20. Ugitel bringt auch ein neues WP19 raus. Das hat 8 GB RAM, 256 GB Speicher mit 21.000 mAh Akku und 6,8 Zoll Display, knapp 6,8 Zoll Display. Da geht was. Also mit dieser Leistungs- oder mit dieser Power, was da vorhanden ist. Da könnt ihr euch vorstellen, da könnt ihr sehr lange unterwegs sein. Ich würde mal sagen, so eine ganze Woche könnt ihr unterwegs sein, ohne dass ihr das Gerät laden müsst. Wahnsinn. Mein klar, es ist natürlich auch ein bisschen dicker da mit so einem Akku, ganz klar. Aber ehrlich gesagt, das ist etwas, was ich lange vermisst habe schon, gerade im Outdoor-Bereich. Und das Ding hier ist ein Rugged Phone, also das ist perfekt für Outdoor-Sachen. Ja, und da ist es natürlich optimal, wenn ihr genug Power habt. Da kann das GPS auch einen ganzen Tag und auch zwei oder drei Tage komplett mitlaufen, für die Track-Aufzeichnung zu machen. Alle 5 Sekunden wird ein Punkt gepollt. Aufgezeichnet, ohne dass euch der Akku da droht auszugehen unterwegs. Das ist richtig schön. Ja, am 27. Juni soll das Gerät dann erscheinen. IP68 und IP69K sowie Mil-Standard 810H geprüft. SOS-Button ist vorhanden. Android 12 und ein Helio G95 Prozessor. Also es ist nicht der schnellste MediaTek Prozessor, aber es ist ein moderner MediaTek Prozessor und der dürfte ausreichend sein für eben die Programme, die beim Outdoor-Gerät hauptsächlich genutzt werden. Das heißt Mapping, GPS, Navigation, Geocaching, Software aller Art. Null Problem mit diesem Prozessor. Das Ganze ist noch gepaart mit einer 20 Megapixel Infrarot Night Vision Kamera, ja, und auch einem Infrarot Strahler, der bis zu 20 Meter weit strahlt, ja, und natürlich noch eine 24 Megapixel Samsung Normalkamera, ja, somit dass man in jeder Lage auch ordentliche Fotos machen kann. Die Nachtkamera, Nachtvision Kamera, ist natürlich ganz klar für Geocacher ein unglaublicher Segen. Sowas habt ihr noch nicht erlebt. Wenn ihr mit so einer Kamera nachts geocachen geht, das ist wie wenn ihr über Tag rumläuft. Ja? Wahnsinn. Und da findet ihr auch noch den winzigst kleinen Reflektor irgendwo mit eurem Smartphone-Screen. Das kann ich schon sagen. Yep. Also, das ist ein interessantes Gerät, das Ugitel WP19 am 27. Juni startet das Teil. So, der Google Assistant verliert eine nützliche Funktion, und zwar, ihr könnt bald keine ortsgebundenen Benachrichtigungen mehr speichern. Ja, das war ja eigentlich ganz schön immer. Das heißt, ihr konntet eine Benachrichtigung oder eine Erinnerung speichern, ja, wenn ihr an einem bestimmten Punkt seid, dass ihr dann erinnert wird. Ja, beispielsweise, wenn ihr am Supermarkt XXY seid, ja, kriegt ihr Benachrichtigung, ja, nicht die Sojamilch vergessen. Ne? Weil Problem ist, wenn ihr das zeitgebunden macht, ja, ihr wisst nicht genau, wann ihr einkaufen geht, ja, vielleicht. Und selbst wenn ihr es wisst, ja, seid ihr vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt gerade dort, und dann vergesst ihr es eben doch noch. Ja. Mehr als einmal ist es passiert. Aber wenn man dann gerade frisch ankommt und dann, oh ja, genau, darf ich nicht vergessen. Ne? Das ist wirklich eine schöne Sache gewesen. Wird eingestellt. Warum? Das weiß nur Google. Offenbar soll es ein neues Programm geben, das nennt sich Memory. Ja? Und das soll wohl dann auch irgendwann erscheinen, und vielleicht kann das dann die Funktion übernehmen. Das hört sich sehr nach Messaging-Apps an. Ja, es kommt eine neue App, die etwas kann, was die alte kann. Also kriegt es die alte weggenommen, die neue kriegt es rein, dann wird die neue App in die alte integriert und dann funktioniert es wieder nicht mehr. Ja. So, dann gibt es noch ein schönes Review, ausführlichen Review von GSM Arena von dem Realme GT Neo 3. Das ist sehr, sehr umfangreich. Vom Smartphone habe ich ja schon einiges erzählt. Wer es nicht gehört hat, nochmal ganz kurz: 6,7 Zoll AMOLED-Screen, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, HDR10+. Moment, MediaTek Dimensity 8100er Chipsatz. Es gibt Versionen von 6 GB RAM mit 128 GB Storage bis zu 12 GB RAM, 512 GB Storage, UFS 3.1. Android 12 ist drauf. Ja, Triple, und ist das wahr? Ist das wahr? Ja, Triple-Kamera und Video Capturing 4K mit bis zu 60 Frames pro Sekunde. Auch das ist ziemlich cool. 5000 mAh Akku, Fast Charging 80 Watt. Und damit ist es natürlich eins von Top-Geräten und preislich natürlich auch extrem gut. Alles andere findet ihr dann in diesem Review, wo die das ausgiebig getestet haben, am Schluss dann auch ein Fazit eben gezogen haben, ob das dann trotz des guten Preises und den extrem genialen technischen Daten, was denn ist für euch. Und das könnt ihr dann alles dort finden. So, dann kommen wir zum letzten, nämlich die App der Woche. Was hat es denn diesmal geschafft? Oh, Moment, da muss ich mal gucken, ey. Ja, das war nämlich diesmal gar nicht so einfach eigentlich, ne? Ich habe diese Woche nur Ni No Kuni gespielt. Das absolute Top-Mega-Über-Game für Smartphones momentan, was ja auch letzte Woche App der Woche war. Und Pokémon Go. Ja. Und da mit diesen beiden Apps war wirklich die komplette Zeit ausgefüllt. Ja, also Wahnsinn. Und da hatte ich wirklich Schwierigkeiten. Aber dann habe ich noch eine Benachrichtigung bekommen, dass eine neue App erschienen ist, die bei mir auf der Benachrichtigungsliste gestanden hat. Und zwar war das, oder ist es, Diablo Immortal von Blizzard Entertainment. Diese App ist jetzt herausgekommen und natürlich musste die App der Woche werden. Diablo ist für viele noch ein Begriff. Und Blizzard sowieso. Ja, jetzt das auf einem Smartphone, das ist schon eine heftige Geschichte. Wie ist die Umsetzung gelungen? Ich kann was sagen, es ist spielbar auf einem Smartphone. Ja, die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ist klar, weil das ist ein MMORPG. Ja, und das ist halt auf dem Smartphone, wenn man zum Beispiel die Desktop-Version benutzt, gewohnt ist von so einem MMORPG oder überhaupt wenn Desktop-MMORPG, ist es halt ein bisschen anders. Und da müssen halt auch Elemente drin sein, die dann dazu führen, dass man es eben auch auf auf Smartphones so ein MMORPG auch spielen kann, ja. Ni No Kuni beispielsweise hat es gelöst mit einer Autofunktion, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Also so etwas in der Größenordnung hat Diablo Immortal nicht. Da heißt es, ja, sich selbst längere Zeit durch die Dungeons wagen und suchen, und das ist wohl auch einigen etwas sauer aufgestoßen, weil das eben kein Spiel ist, wo man mal zwischendurch schnell starten kann und trotzdem eben ein Smartphone-Spiel ist. Ja, das Problem, wenn man sich vornimmt, okay, also so, nächsten 5, 6 Stunden spiele ich mal, ne? Früher, ne, war das oft so World of Warcraft, ja, yeah, gut. Ja, startet man den Rechner, Chipspackung, Getränke, Energy Drinks, ja, alles, das schreibt sich voll und dann geht's los, ne, so zack. Wie, man muss aufs Klo, das ist äußerst übel, weil, ne, dafür hat man keine Zeit. So, anders beim Smartphone-Game. Da ist es vollkommen, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücke, abstrus, sich darauf einzustellen, jetzt 6 Stunden am Smartphone zu sitzen, weil, ne, schon alleine der Ausdruck am Smartphone sitzen, nee, man hat doch das Smartphone dabei, ne? Das ist doch dieses, ja, Gerät, wo man immer hat, ne, um sein ADHS noch einigermaßen unter Kontrolle zu behalten. Ne? Da schnell irgendwas das machen und das noch machen und dann und zack, ja, nicht weglegen, oh Gott, ne? Hat Smartphone hingelegt. Oh Gott, ich hab's 5 Sekunden in der Hand, ganz schnell wieder nehmen, ne? Und jetzt muss man ein Spiel spielen, wo man sich hoch konzentrieren muss. Und dann merkt man, irgendwas stimmt da nicht überein. Also ich kann schon verstehen, dass es hier bei einigen Bewertungen Sachen gibt, also Meinungen gibt, wie zum Beispiel, kann man nicht richtig steuern, kann nicht richtig gespielt werden, ist irgendwie komisch. Aber ja, okay. So, dann, das muss einem klar sein, es ist eben ein anderes Smartphone-Game. Ehrlich gesagt, hier bei so einem Smartphone-Game sehe ich eigentlich nur eine Möglichkeit, es richtig genial zu spielen. Man verbindet das Teil, das Smartphone mit dem Fernseher, mit dem TV, hockt sich an, verbindet einen Bluetooth-Controller mit dem Gerät und steuert es dann so. Ich habe es nicht ausprobiert, ob das geht mit dem Bluetooth-Controller. Ja, überhaupt nicht. Aber das wäre jetzt zum Beispiel die Lösung. Das heißt, Couch, großer Bildschirm, Chips, Energy-Drinks, normale Getränke, ja, und nicht auf Toilette müssen. Das ist Diablo Immortal. Wenn ihr es trotzdem lieber einfach so spielen wollt auf dem Smartphone, ihr seid gewarnt, ja, könnte sich komisch anfühlen, denn es ist eben ein heftiges Game, das eure volle Aufmerksamkeit braucht. Ja, also ich empfehle es euch nicht in der Bahn oder so zu zocken, weil entweder ihr verpasst die Haltestelle oder ihr loost dann gewaltig ab im Game, wenn ihr aussteigen müsst. Ja, so sieht's aus. Dennoch denke ich, ist es eine gerechtfertigte App der Woche. Es musste eigentlich so sein. Die Grafik super genial für ein Smartphone. Sound episch. Firma episch. Spiel episch. Diablo. Ja? Also ich meine, das ist Diablo. Das brauchen wir eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ja? Diablo. Und ja, das Einzige, was eben hier als Negativpunkt anzusehen ist, das Spiel fühlt sich auf dem Smartphone nicht richtig an. Ansonsten kann man da absolut nichts dagegen sagen. Und App der Woche natürlich Diablo, kostenlos im Play Store, aber dreimal dürft ihr raten, natürlich, ne? In-Game-Käufe, also kostenlos, ist relativ, aber ihr könnt es herunterladen, ihr könnt spielen, euch das angucken und dann müsst ihr selbst überlegen, wie viel Geld ihr raushaut, um schneller irgendwie voranzukommen und so weiter. Also die Diablo Immortal im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Antcast. Wie immer, wenn ihr weitere Links und Informationen sucht, findet ihr die in den Shownotes. Und die Shownotes, die gibt's in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die sich verstecken, zum Runterklappen, draufklicken oder sonst irgendwas. Und von dort aus könnt ihr euch dann weiterklicken zur App der Woche, zu dem Test von diesem schönen Realme-Smartphone und zu vielen anderen Themen, die wir heute behandelt haben. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.